Tele vom Fernsprecher Cottbus Damm 35 an Radio Aporé. In meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweisschild, handgeschrieben in eine Aktenfolienhülle eingetütet und hier an einem Laternenmast befestigt. Dort steht: Achtung, Finderlohn. Wer hat mein Schlüsselbund gefunden? Rotes Schlüsselbund, schwarzes Lederetui. Bitte melden bei. Und dann kommt eine Mobiltelefonnummer. Unten drunter steht dann nochmal 20 Euro Finderlohn. Ansonsten hier Cottbusser Damm 35. Keine besonderen Vorkommnisse. Aus.